Ich gebe der Bitch keinen Kuss, ich ride in der Masse, du steigst in den Bus. Wegen mir macht deine Freundin ihr Schluss, aus meiner Waffe fällt ein Schuss. Ich will Bitches fucken, Business machen, Bricks verpacken, Willen packen, Pillen poppen. Red nur Designer in Daimler Rips shoppen. Ich gebe der Bitch keinen Kuss, ich ride in der Masse, du steigst in den Bus. Wegen mir macht deine Freundin ihr Schluss, aus meiner Waffe fällt ein Schuss. Ich will Bitches fucken, Business machen, Bricks verpacken, Willen packen, Pillen poppen. Red nur Designer in Daimler Rips shoppen. Fick deine Freundin, in ihr ist der Boy drin. Meine Kette leuchtet, sag was hast du Spaß geleistet. Hab mehr Money als die meisten und mein Dick hart wie Eisen. Ich kill deinen Dad und deine dummen Brüder werden weisen. Mich beneiden viele auf der Kleidung Krokodile. Wenn ich vom Essen erwisch ich mein Koka ziehe, kriegst du Larry eine Krise. Du hast Miese auf dem Konto, ich Money Stacks und Konto. Und mein Belt ist aus dem Leder eines Komodo Varan. Ich poppe Pilz, high wie ein Kram, Ratio Farm, fähre nicht Bahn. Lenke den Beamer, smoke mein Reefer, ficke Gina und Luisa wieder in meinem Bedroom. Ist das sind Red so wie Neptun, guck mal wie wir so im Bett tun. Ich guck niemals auf eine Rechnung, gebe Geld aus en masse. Fick dich, ich kann in die Klasse, in meinem Ärmel ein Ass. Also komm bitch und blass, diese Hater sind blass. Und ich smoke mein OG Gas, wir kommen an mit den Guns. Ey. Ich gebe der Bitch keinen Kuss, ich ride in der Masse, du steigst in den Bus. Wegen mir macht deine Freundin jetzt Schluss, aus meiner Waffe fällt ein Schuss. Ich will Bitches fucken, Business machen, Bricks verpacken, Willen packen, Pillen poppen. Brand new Designer in Daimler Rips shoppen. Meine Boys sind immer strapped, der Dude, der deine Freunde slappt. Ich koche in meiner Küche Crack, nur um zu zeigen, ich hab Swag. Ich hab never rumgefaked und war oft ohne Grund zerbaked. Stress gemacht, nicht gepaid, ich wollte schon immer Cake. Es ist late in der Night, schau wie ich meine Zeit vertreib im Rotlichtmilieu und bin high wie ein Flight. Freunde sagen, ich schaff es nicht, ich suchte neue Freunde, Bitch. Ich hab zu Hause Tracks recorded und war nicht beim Unterricht. Ich will eine Star-Career, du sagst, dass ich mal krass kassier. Stimmt, aber Money, du Dummy, Bitch, ich bin doch hier. Kenn Erfolg seit jungen Jahren, doch ich hustle immer weiter. Bin bekannt für Eskapaden, doch klein weiter auf der Leiter. Und der Ferienleiter schickte mich wieder nach Hause, weil ich nicht gemacht hab, was der Hurensohn wollte. Guck, wo ich jetzt bin und du bist weiter unten. Bitch, wir rauchen Lunden, versuch mich nicht zu testen. Ich gebe dir nicht keinen Kuss, ich werde in der Masse, du steckst in den Bus. Wegen mir macht deine Freundin jetzt Schluss, aus meiner Waffe fällt ein Schuss. Ich will Bitches fucken, Business machen, Bricks verpacken, Willen pachten, Pillen pappen. Brand new Designer in Daimler Rips shoppen.